Morgen. Hab nicht gesucht, ich hab gefunden. Jetzt schreib ich schon seit Stunden. Seit dir kommt's mir so vor, als hätt ich mir was vorgemacht. Den Inhalt meines Lebens mir von Grund auf ausgedacht. Alles Trug, schöner Schein, sowas kann nicht Wahrheit sein. Oder doch im Gegenteil. Geh in kleinen Schritten vorwärts, bitte geh niemals zurück. Nimm dir alles, was du brauchst, lauf nur nicht weg. Geh in kleinen Schritten vorwärts oder bleib an diesem Fleck. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, ich lauf nicht weg. Wir wollen keine weitere Pleite. Und ich will nur dich an meiner Seite. Es ist ein Fakt, wir werden es schaffen. Einander weiter glücklich machen. Wir können warten, doch es frisst mich noch von innen auf. Ich halte nichts zurück, lasse allem frei im Lauf. Nichts ist Trug, nichts ist Schein, das darf gern die Wahrheit sein. Ganz ohne Gegenteil. Geh in kleinen Schritten vorwärts, bitte geh niemals zurück. Nimm dir alles, was du brauchst, lauf nur nicht weg. Geh in kleinen Schritten vorwärts oder bleib an diesem Fleck. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, ich lauf nicht weg. Ich will so viel sagen in dein Gesicht. Ich musste so viel sagen und es seit dir 40 Sinn, als hätte es Gewicht. Ich lauf nicht weg.